Ich lese nun den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 14, Verse 22 bis 23. Er ist auch im Programmheft abgedruckt. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. »Es ist ein Gespenst«, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. »Erschreckt nicht«, rief er, »ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Da sagte Petrus, »Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Komm«, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. »Herr«, schrie er, »rette mich!« Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. »Du Kleingläubiger«, sagte er, »warum hast du gezweifelt?« Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, »Du bist wirklich Gottes Sohn.« Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Stefan und ich bin einer der Leiter von Nordstern. Und wir sind in dieser tollen Reihe noch relativ am Anfang. Letzte Woche haben wir gestartet mit unserer Petrus-Reihe und haben so ein bisschen mitgekriegt, wie das eigentlich angefangen hat, dieser Freundschaft dieser beiden sehr besonderen Männer. Einer von denen war Jesus, ein sehr besonderer Mann, vielleicht einer, oder die meisten Menschen auf diesem Planeten leben, dass er wahrscheinlich einer der außergewöhnlichsten Menschen war, die jemals diesen Planeten betreten haben. Und diesem Mann Petrus, der auch ziemlich bekannt und ziemlich wichtig ist. Und wir haben gedacht, diese Beziehung dieser beiden ist so interessant, dass wir die eigentlich mal so ein bisschen genauer angucken wollen und gucken wollen, was hat dieser Jesus eigentlich mit diesem Petrus gemacht? Und was hat das bedeutet für diesen Petrus an dieser Seite dieses vielleicht außergewöhnlichsten aller Menschen ever zu leben? Und wie hat ihn das verändert? Und die Geschichte, die gerade gelesen wurde, ist eine der eher bekannten Geschichten von Petrus. Wir haben ja hier so ein paar Dinge daneben geschrieben. Ne? Petrus war ein Fischer, Petrus war Jünger Jesu und er war ein Wasserläufer. Und damit meinen wir nicht diese kleinen insektenähnlichen Teile, die irgendwo rumlaufen und wenn man so ein bisschen Prielen daneben macht, gehen sie unter, sondern wir meinen Petrus, der Mann, der tatsächlich in dieser Geschichte hier auf dem Wasser gelaufen ist. Vielleicht als einziger Mensch mit Jesus das jemals getan hat. Und tatsächlich, irgendwie hat das funktioniert. Und was diese Geschichte mit Petrus und mit Mut und mit Leidenschaft und im Gegenteil auch mit Angst zu tun hat, da möchte ich heute so ein bisschen euch mit reinnehmen. Denn ich glaube, dass das Thema Mut beziehungsweise das Thema Angst, was hier in dem Text, habt ihr vielleicht eben gemerkt, ganz oft vorkommt, so in diesen hinteren Versen 25 bis 29, da geht es ganz oft um solche Dinge wie Furcht, die haben geschrien vor Angst, um Erschrecken, um Fürchten und so etwas alles. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, was uns alle betrifft, nicht nur diesen Petrus damals. Und ich glaube, dass aus dieser Geschichte, was mit Petrus damals passiert ist, wir manches Inspirierendes mitnehmen können. Ganz genau. Angst. Angst ist ein ganz tiefes Gefühl, was uns Menschen prägt. Es gibt ja verschiedene Gefühle, die Menschen haben können und es gibt von diesen vielen Gefühlen, die wir haben, so ganz tiefe Gefühle. Das sind so Gefühle, dass wenn die passieren, dann treten auch alle anderen Gefühle irgendwie an die Seite und dann ist irgendwie nur noch das beherrschend. Und Angst ist eins dieser ganz tiefen Dinge, die, wenn sie passieren, dann können die uns so kontrollieren und so absolut in unserem Leben passieren, dass wir total blockiert und so weiter werden. Ich weiß nicht, ob ihr an Situationen erinnern könnt, wo ihr Angst hattet. Ich weiß noch, ich war einmal als 19-Jähriger in den USA in einem zu Besuch bei dem Cousin meiner Mutter in einem recht netten Nachbarschaft so. Und die Nachbarn von diesem Cousin meiner Mutter, wo wir dann so für ein paar Wochen lebten, ein Freund von mir, der auch mitgekommen war und ich, die waren ziemlich reich und die hatten so einen schönen großen Pool. Und die sind dann irgendwann am Anfang, als sie mitgekriegt haben, das sind so zwei deutsche junge Typen, Und dann sind wir rübergekommen und haben gesagt, hey, wir sind eigentlich die ganze Zeit gar nicht zu Hause und der Pool ist da, ne? Ihr könnt einfach über den Zaun klettern und könnt da reinspringen und könnt da den ganzen Tag Spaß haben. Und das war super für uns, ja, ganz toll. Wir haben dann, war immer ziemlich heiß und dann haben wir uns da eine große Cola mitgenommen und waren dann da im Pool. Und eines Tages schwimme ich halt so da rum und merke, so irgendwo da unten am Boden ist so ein dunkler Fleck. So, ja, sah ein bisschen komisch aus, als würde es nicht da reingehören. Und dann bin ich runtergetaucht und da lag unten in dem Pool so eine große Spinne. So eine richtige, fiese, wie auch immer, Vogelspinne, die gibt es tatsächlich dort in dieser Gegend wohl. Und ich weiß auch, es ist total unrealistisch, also total irrational, ne? Aber ich bin wie bescheuert aus diesem Pool rausgesprungen und habe mich daneben gesetzt und habe meinen Freund rausgeholt und gesagt, hey, da, da! Ja? Und es war so viel, also wir haben es dann, also das war so viel, er ist dann auch da rein und hat sich es mal angeguckt so aus der Nähe und so voller Ekel und schrecklich. Und ich habe eigentlich keine Angst unbedingt vor Spinnen, aber dieses Teil so, ich so groß, so richtig fett behaart und ekelhaft. Und also wir haben die dann, also war richtig faszinierend. Wir haben uns dann auch drüber unterhalten. Ne? Es war so, wo wir genau wussten, dass sie tot ist und überhaupt nichts mehr machen kann. Und wir sind dann tatsächlich mal da, auch wir, also wir sind, haben sie rausgeholt irgendwie, ne, und haben sie dann so hingesetzt aber keiner von uns wollte irgendwie, obwohl sie tot war, sie anfassen und irgendwie so, das war ganz schrecklich. Und eigentlich, ja, ihr kennt das vielleicht auch. Es gibt Dinge, die uns Angst machen und es gibt ja auch gute Ängste. Ja, es gibt Angst, kann auch etwas sehr Gutes sein. Man sagt sogar, wenn Kinder zu wenig Angst haben vor bestimmten Dingen, ne, vor Höhen, vor gefährlichen Tieren, vor auch gefährlichen Menschen, dann ist es gar nicht so gut. Also Angst kann sogar auch was Schützendes sein, aber das kann zum Beispiel Angst vor solchen Dingen sein, aber es gibt auch so Angst, die ist tiefer, die ist mehr irrational, die ist mehr so ein Gesamtgefühl und das kann zum Beispiel Sachen sein, so Angst vor Krankheiten, Angst vor Katastrophen, Angst vor Alter, Angst vor Krisen, Angst vor Versagen, vor persönlichem Versagen, Angst vor Unglück, Angst vor vielleicht Veränderungen oder vielleicht sogar genau vor dem Gegenteil von Veränderungen, Angst vor dem, dass alles so bleibt, wie es ist, Angst vor Beziehungen oder vielleicht sogar Angst vor dem Alleinsein, Angst vor ganz vielen Dingen. Es gibt ganz viele Menschen, bei denen ist Angst nicht nur so eine Schutzfunktion von einer Vogelspinne, sondern da ist Angst so ein Gefühl, was manchmal mehr da ist, manchmal weniger. Aber wenn es kommt, dann kann es zu etwas werden, was uns richtig blockiert. Es ist ja schon witzig, oder? Also merkwürdig zumindest, dass wir in einem der wohlhabendsten Länder der Welt leben, einem der auch irgendwie sichersten Länder der Welt, würde man sagen. Also wenn man sich eine Stelle auf dem Planeten aussucht, wo es ziemlich sicher ist. Sicherheit ist ja so ein Faktor, wenn der nicht da ist, dann kriegt man Angst. Und trotzdem haben ganz viele Menschen Angst in Deutschland. Und zwar sogar so schlimm, wie als ganzes Land. Wir sind so gut da drin und so berühmt auch dafür, dass man sogar in der Philosophie mittlerweile weltweit den Begriff der German Angst eingeführt hat. Also es gibt tatsächlich international, das wird richtig benutzt in der Literatur und auch in der Diskussion, dass wir Deutschen Angst haben. Und das ist so ein richtiger Begriff geworden. Søren Kierkegaard hat diesen Begriff mal eingeführt als philosophischen Begriff. Und mittlerweile steht es da. Die ganze Welt weiß, dass wir Deutsche immer Angst haben. Ja, wenn es um Atomkraft geht, wenn es um Street View geht, wenn es um NSA-Überwachung geht und all solche Dinge. Wir Deutschen haben immer Angst davor. Und dann wollen wir das nicht. Und das ist schon irgendwie interessant, dass wir Deutschen da scheinen da so einen besonderen Teil im Gehirn haben, der besonders fähig ist, Angst zu haben. Keine Ahnung. Die R&V-Versicherung hat eine Studie gemacht, die Ängste der Deutschen, und hat quasi erforscht, in welchem Bundesland oder auch weltweit, deutschlandweit, haben die Deutschen welche Ängste. Und die am meisten gehabte Angst in Deutschland ist die Angst vor steigenden Lebenskosten. Also die Angst vor dem Abstieg in die, ich kann es nicht mehr bezahlen. In einem der reichsten Länder der Welt, ja, Angst vor steigenden Lebenskosten, Angst davor, dass man seinen Lebensstandard nicht halten kann. Aber es gibt auch noch so, dass man im Alter ein Pflegefall wird und das irgendwie nicht geregelt kriegt. Oder Angst vor Terror, Angst davor, dass die eigenen Kinder auf schiefe Wege kommen. Das sind alles solche Dinge. Merkwürdig fand ich, in Berlin, also das ist dann so per Bundesländer aufgezählt, in Berlin ist eine Angst, taucht eine Angst auf, die in keinem anderen Bundesland wirklich eine Rolle spielt, nämlich die Angst vor Überforderung der Politiker. Wo ich so dachte, ja, vielleicht liegt es da dran, wie die ihre Baugroßprojekte handhaben. Das ist, ja, haben wir hier wahrscheinlich in Frankfurt nicht so unbedingt. Ich glaube, dass wir in Deutschland in so einer Kultur leben, wo, wo man viel mit Angst, wo viel mit Angst passiert oder wo Angst so manchmal so ein Grundgefühl ist, gerade wenn es darum geht, was Neues zu wagen. Also gerade wenn es darum geht, etwas zu machen, was man noch nie zuvor gemacht hat oder was Veränderung bedeutet. Ich merke das, in anderen Ländern ist das ganz anders. Ich weiß nicht, wer von euch diese Woche dieses Video von Patrick Lindner, dem NRW-FDP-Vorsitzenden, gesehen hat, was überall im Internet rumgeflogen ist. Patrick Lindner ist jemand anders. Christian Lindner. Entschuldigung, ich habe mir nur Lindner aufgeschrieben. Das ist schlecht, ja. Danke für die Korrektur. Und der hat auf einen Zwischenruf im NRW-Landtag ganz intensiv reagiert, und es ging da nämlich um die Gründerkultur. So, also was quasi machen wir, wenn, oder wie können wir es fördern, dass Leute Unternehmen gründen? Und er hat ziemlich deutlich gemacht, dass in Deutschland eine Kultur herrscht, die Gründern eben, wenn sie dann versagen, so dieses Stigmata eines Versagers anheften. Ich weiß zum Beispiel aus anderen Ländern, so im Vergleich zum Beispiel mit USA, wo ich manchmal unterwegs bin, wenn man dort ein Unternehmen gründet und es nicht funktioniert hat, man das richtig in den Sand setzt und richtig Geld dabei drauf geht und man hat es nicht geschafft und man sich dann irgendwo auf eine Stelle bewirbt, dann ist es eigentlich ein Pluspunkt, dass man das mal gemacht hat, weil man hat bewiesen, dass man etwas riskieren kann. Man muss nur daraus gelernt haben. Das ist wichtig. Hier in Deutschland, wenn man Unternehmen gründet und versagt, dann wird man versagt. Dann ist man durch irgendwie. So ist das so ein bisschen unterschiedlich, und wir als Land, wir gönnen uns da unsere Angst und machen die sogar so intensiv, dass man die mittlerweile überall auf der Welt kennt. Ich weiß nicht, was du für Ängste hast oder vor was du Angst hast, was für eine Rolle Angst in deinem Leben spielt, in welchen Bereichen. Aber ich glaube, dass Angst in einer nicht perfekten Welt mit Menschen, die Gefühle haben, immer eine Rolle spielen wird. In einer nicht perfekten Welt, wo es Probleme und Schwierigkeiten und Risiken und so etwas gibt, wo Menschen Gefühle haben, wird es immer Angst geben. Deshalb, ich glaube, das betrifft jeden. Und ich glaube, dass diese Geschichte heute, mit der Petrus, die Petrus hier passiert ist, ganz viel über diese Frage, wie können wir mit Angst umgehen und wie können wir Angst auch überwinden? Wie können wir, wie können wir trotzdem Mut fassen? Wie kann das werden? Das Untertitel ist ja Leben aus Leidenschaft. Ich glaube sogar, dass Leidenschaft manchmal etwas ist, was uns in Angst hineinrennen lässt. Weil wir so leidenschaftlich unterwegs sein können und dann auf einmal, hups, rennen wir mitten in etwas hinein, was wir vorher nicht bedacht haben. Dann kriegen wir ganz viel Angst. Dann kriegen wir richtig leidenschaftlich Angst. Und das ist dem Petrus hier passiert. Ich habe die Geschichte von dem Petrus hier nochmal aufgemalt. Und zwar habe ich direkt etwas dazu geschrieben, was ich ziemlich interessant finde und was diese, was ein Lernzonenmodell ist. Ich hoffe, ihr könnt das alle ein bisschen, ich werde es auch noch erklären. Es ist ein Lernzonenmodell, das kommt aus der Erlebnispädagogik, und ich fand, das ist genau das, was in dieser Geschichte drin ist, und ich finde es total spannend, und ich glaube, das ist ganz ähnlich wie das, was Jesus mit Petrus gemacht hat. Also es war vielleicht eines der erlebnispädagogischsten Momente der Welt. Ja, heute baut man so Kletterparcours auf, um Kindern oder Menschen beim Überwinden von Ängsten zu helfen. Das ist genau das. Und Jesus hat halt damals einfach Jesus hat halt damals einfach diese Situation geschaffen mit dem Sturm und mit dem Boot und so weiter, um Petrus das beizubringen. Also die Geschichte nochmal ganz kurz, ne? Die Jungs waren mit Jesus unterwegs, und Jesus hatte diesen Petrus ja berufen, das haben wir letzte Woche gehört, und war dann mit ihm schon unterwegs gewesen. Da waren einige krasse Wunder passiert. Jesus hatte unter anderem die Schwiegermutter von Petrus geheilt, und noch ganz viele andere Sachen waren passiert. Und kurz vorher, genau vor dieser Geschichte, hatte Jesus so aus 2 Fischen und 5 Broten 4000 Leute satt gemacht. Volles abgefahrene Wunder. Und dann hatte Jesus gesagt, so, ihr Jünger, ne, jetzt die Leute sollen nach Hause gehen, und ihr Jünger, ihr fahrt schon mal mit dem Boot los, und ich... Das steht dann hier in Vers 23 oder 22. Jesus ist dann noch auf den Berg gestiegen, ganz alleine, um sich Zeit zu nehmen mit Gott, seinem Vater, mit ihm zu reden, um eine Gemeinschaft zu haben. Das gibt es manchmal solche Stellen, das war für ihn eine ganz wichtige Zeit. Auf jeden Fall, die Jungs waren da in dem Boot. Das waren zum Teil Fischer. Petrus war einer. Also sie wussten, wie man ein Boot fährt. Die waren nicht dumm. Das war denen ihr tägliches Business. Und sind über diesen See gefahren. Der war relativ groß, oder gibt es ja heute noch einen See Genezareth in Israel. Und da kam ein Sturm auf, also richtig groß und gefährlich. Aber es scheint nicht so ein Sturm gewesen zu sein, der jetzt total lebensbedrohlich war. Es war schon, musste schon ordentlich kämpfen und arbeiten und schaufeln und so. Und es war mitten in der Nacht, also es war dunkel. Es war schon eine brenzliche Situation, aber das an sich hat noch nicht so dazu geführt, dass sie alle Angst hatten. Aber was dann dazu geführt hat, dass sie richtig alle richtig Schiss kriegten, das war, auf einmal tauchte dann eine Gestalt am Horizont auf. Nämlich, auf einmal erschien dort jemand, der auf dem Wasser ging. Und das war dann Jesus, wie sie hinterher herausgefunden haben. Und die Jünger kriegten alle Angst und dachten, es wäre ein Gespenst. Und schrien wie bescheuert, kann man sich vorstellen, so ein paar richtige Kerle und Jungs, ne, die alle auf einmal wie die Kinder anfangen zu weinen und zu schreien und das ist ein Gespenst. Und es war richtig Existenzangst, es war wirklich Angst, es war Vogelspinne hoch 10, so ungefähr. Und es war total unreal, ne? Und für sie war das aber total real und haben total die Panik gekriegt. Und dann waren sie in diesem Boot und dann kommt Jesus da ran, sie erkennen ihn und merken, es ist Jesus. Und es hat irgendwie Klick gemacht und gemerkt, okay, er hat schon ein paar Wunder vorher getan, okay, wahrscheinlich auf Wasser laufen kann er auch noch, okay. Wow, haben wir Glück gehabt, ist doch kein Gespenst. Und dann kommt genau dieses Modell mit den drei Zonen, was Petrus gemacht hat, was Petrus dann erlebt hat. Und ich möchte euch da so ein bisschen mit durchnehmen, wie wir, und das hat ganz viel damit zu tun, wie auch, glaube ich, wir mit unseren Ängsten umgehen können und welche Rolle Jesus dabei spielt. Die Komfortzone, das war das, wo sie waren. Da kannten sie sich aus. Sie waren Fischer und sie waren alle in dem Boot. Das ist so die Zone, in der wir uns bewegen, wo wir kein Risiko eingehen. Das kennt jeder von sich so, ne? Also das sind so die Dinge, die ich normalerweise tue. Das ist immer der gleiche Weg, den ich auf die Arbeit fahre. Es sind die gleichen Menschen, die ich treffe. Das sind so die Dinge, die ich tue, wenn ich mich in meiner Komfortzone bewege, wo ich keine Angst habe. Ne? Wo ich sicher bin, bei mir zu Hause vielleicht oder mit bestimmten Menschen zusammen. Ich muss nichts Neues wagen. Auf der Arbeit, ich mache immer die gleichen Abläufe oder sowas, das ist die Komfortzone eines Menschen, die hat jeder. Das sind die Dinge, die wir gelernt haben und die wir mittlerweile tun können, ohne dabei groß Angst zu kriegen oder sowas. Wenn mich einer fragt, Stefan, kannst du dich vor Leute stellen und eine Predigt halten, das ist mittlerweile keine Angst mehr, das war früher Angst oder zumindest Lampenfieber, aber das ist meine Komfortzone, das habe ich irgendwie gelernt. Aber es gibt bei uns allen so eine Lernzone, die bedeutet, ich trete aus meiner Komfortzone heraus und mache etwas Neues, was vielleicht merkwürdig ist. Aber dieser Zwischenbereich, der ist entscheidend. Aber wir kennen alle die Panikzone. Das ist das, wo wir hineintreten und wo wir merken, das überfordert mich vollkommen. Und das mache ich nicht. Und viele Dinge, die wir uns in der Panikzone vorstellen, also wenn ich zum Beispiel zu manchen hier sagen würde, bitte bereite eine Predigt vor und halte die. Ja, blödes Beispiel. Aber okay, mir fällt gerade kein besseres ein. Dann würden manche nicht Panik kriegen. Aber wir würden es vielleicht nicht machen, weil sie sagen würden, ja, das fühlt sich für mich komisch an. Oder für Jesus, für Petrus war das hier dieses, da ist einer, der auf dem Wasser läuft und ich kriege Angst davor und deshalb bleibe ich da drin. Wir bleiben in unserer Komfortzone in vielen Bereichen, weil wir Angst vor der Panik haben. Angst vor den Dingen, die uns Angst machen. Und Angst ist der Faktor, der uns da drin hält. Und deshalb wagen wir nicht den Schritt raus in etwas Neues. Das kann in ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens sein. Aber oft ist es so, dass wir hier unsere Gründe haben, warum wir da nicht raustreten. Aber entscheidend wichtig ist die Lernzone. Anderes Beispiel. Ich habe vorhin mit meiner Tochter Laura über das hier gesprochen. Ich habe ihr das schon mal aufgemalt. Sie hat mich gefragt, worüber ich heute predige. Und ich habe es versucht zu erklären. Das war ziemlich hilfreich. Und sie hatte... Wir haben darüber gesprochen, als ein Beispiel ist, sie möchte demnächst lernen, mit der U-Bahn alleine wohin zu fahren. Wenn ich ihr jetzt das einfach sagen würde, sie soll zu Hause losgehen und alleine in die U-Bahn steigen und irgendwo hinfahren, das wäre Panikzone. Ja? Das würde sie nicht machen. Würde sie ablehnen, Angst. Ne? Und wenn ich sie dazu zwingen würde, würde sie verweigern und sowas alles. Wir alle können mit der U-Bahn fahren, weil wir irgendwann mal von dem, was wir nicht kennen, nämlich aus unserer Komfortzone, wo wir nicht mit der U-Bahn gefahren sind, rausgetreten sind und es einfach probiert haben. Das heißt, irgendwann muss jemand dann sagen, okay, ich probiere es mal. Und dafür ist das ist wichtig, dass wir diese Lernzone erreichen, dass wir also raustreten, neue Dinge wagen. Aber das große Problem in unserem Leben ist Angst. Es hindert uns, da rauszutreten, etwas Neues zu wagen, einfach Angst vor den Dingen, die passieren könnten, vor den negativen Folgen von unseren Entscheidungen. Und so ist die Frage, wie können wir da raustreten? Wie können wir mit unserer Angst umgehen? Wie können wir mutig werden? Wie können wir Menschen werden, die leidenschaftlich neue Dinge wagen? Weil wir alle müssen neue Dinge lernen. Stillstand ist immer Rückschritt. Und wenn wir nichts Neues wagen und nichts lernen, dann passiert auch nichts Neues und kommen wir auch nicht weiter. Und es ist ganz interessant, wie Jesus dem Petrus das hier beibringt. Er kommt von hier, also er kommt aus, Jesus stand auch nicht im Boot, ne? Er kommt von hier und das Erste, was passiert, ist Angst. Und dann steht er aber hier und dann kommt diese Situation und wie gerne wäre ich dabei gewesen, wo Petrus auf diesen Gedanken kommt. Und es ist bezeichnend, dass Petrus der Erste war, der sich das überlegt hat. Und in seinem Kopf hat es so schnell klick, klick, klick, klick gemacht. Ne? Klick, okay, Jesus kann auf dem Wasser gehen. Klick, wenn er das kann, ne, dann kann er vielleicht auch machen, dass ich das auch kann. Klick, da habe ich Bock drauf. Ich probiere das jetzt aus. Ja, das ist die einmalige Chance, die vielleicht so schnell keiner mehr von uns kriegt. Ne, und ich probiere es jetzt einfach aus. Und dann ist er aus dem Boot herausgestiegen und ist auf dem Wasser gelaufen. Ne, unser Petrus. Und das war der Schritt raus aus dem, was er gewohnt war, raus aus dem Boot, vielleicht sogar genau dem Boot, in dem er jahrelang als Fischer unterwegs gewesen war. Das kannte er. Und er ist rausgestiegen auf das Wasser. Und alles, was in seinem Kopf, ne, also alles sprach eigentlich dagegen. Also wenn man damals als Fischer aus dem Boot rausging, ne, die meisten Leute damals konnten gar nicht wirklich schwimmen. Ne, also aus dem Boot rauszuspringen, mitten in der Nacht, im Sturm, das bedeutete für so einen Fischer wahrscheinlich tot. Aber in seinem Kopf hat er klick, klick, klick gemacht und hat gemerkt, ich will das jetzt ausprobieren und ist aus der Komfortzone seines Lebens herausgetreten in die Lernzone und hat sich gemerkt, es war für ihn keine Angst mehr. Warum? Das ist der entscheidende Faktor jetzt. Warum hat er das gemacht? Weil hier etwas da war, was entscheidend ist. Vertrauen. Um unsere Ängste zu überwinden, brauchen wir Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen in etwas oder jemanden, der uns hilft. Also wenn ich meiner Tochter Laura das beibringen möchte mit dem U-Bahn fahren, dann wäre es gut, wenn ich mal mit ihr fahre. Weil dann hat sie keine Angst. Dann hat sie jemanden, dem sie vertraut und der ihr hilft. Und dabei könnte sie dann lernen, dass das gar nicht so schlimm ist. Und dass sie dann lernen kann, auch selber zu fahren. Und Jesus möchte dem Petrus hier etwas beibringen, was nicht nur mit U-Bahn fahren oder auf dem Wasser laufen oder solchen Dingen zu tun hat, was ganz grundsätzlich mit unserem Glauben zu tun hat, mit unserem ganzen Leben. Weil Petrus hat hier den Schritt rausgewagt aus dem Wasser und ist dann, hat erlebt, dass es klappt, dass dieser Gott, dass dieser Jesus, dieser übernatürliche Jesus tatsächlich, dass es tatsächlich klappt. Und er war mutig auf einmal. Er hat Mut gehabt, er hat nicht mehr Angst gehabt wie kurz noch zuvor, sondern er war richtig mutig und ist aus dem Boot rausgestiegen und ist da so auf Jesus zugegangen. Und dann kam aber wieder die Panikzone. Dann hat Petrus nicht mehr auf Jesus geguckt, ne, steht ja dann in den hinteren Versen, in Vers 29, dass Jesus auf einmal dann nicht mehr hinguckte auf Jesus, dem er vertraute, sondern auf einmal wieder auf die ganzen Wellen guckte, auf das ganze Drumherum. Und auf einmal merkte, oh, ich stehe auf dem Wasser, das geht ja eigentlich gar nicht. Und da kommt ja die nächste Welle, ups, ich werde schon wieder nass. Und die nächste Welle, und er ist untergegangen. Und dann begann wieder die Panik. Dann kommen wieder solche Sätze hier, wie er fürchtete sich und er schrie und es hatte Angst und so weiter. Und dann ist Jesus hingekommen und hat ihn rausgezogen. Aber es ist sehr entscheidend, was hat Jesus hier gesagt? Hat nicht gesagt, Petrus, also, ne, steht hier, er schrie, rettete mich, und Vers 31, sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Und er sagte dann nicht, Petrus, ne, hättest du mal ein bisschen mehr Mut gehabt. Sondern er sagt, du Kleingläubiger. Kleingläubiger ist eigentlich ein anderes Wort für, du hast kein Vertrauen gehabt. Ne? Nicht, du hast nicht genug Mut gehabt, sondern du hast kein Vertrauen gehabt. Das war das Problem. Du hast in dem Moment die Beziehung zwischen dir und mir nicht mehr gehalten. Du hast nicht mehr auf mich geguckt. Du hast auf diese Wellen geguckt und auf die ganzen Umstände, auf die ganzen Gründe. Du hast nicht mehr auf das vertraut, was dir am Anfang den Mut gegeben hat, dort hinauszusteigen, nämlich mich. Den, der auf dem Wasser gehen kann. Und ich glaube, dass das ganz viel mit dem zu tun hat, wie wir in unserem Leben mit unseren Ängsten umgehen. Ich weiß nicht, was du für Ängste kennst, was für Ängste in dir sind, was für Ängste du vielleicht erlebt hast, du vielleicht sogar kopiert hast, die oder durch Situationen entstanden sind. Ich persönlich, von meiner Persönlichkeitsstruktur, habe ich mittlerweile rausgefunden, bin jemand, der Angst davor kriegen kann, zu versagen. Ich bin jemand, der hohe Ansprüche an sich selber hat, das hat meine Familie mir irgendwie mitgegeben. Und ich weiß so ganz genau, ne, so immer so, das Beste ist gerade gut genug und da muss ich hinkommen. Und wenn ich das nicht erreiche, also wenn ich quasi zusage, ich mache etwas und ich krieg's nicht hin, ne, ich krieg's nicht auf die Kette und ich versage. Und je größer das Projekt ist, desto schlimmer kann die Angst werden. Das kann mich richtig beeinflussen. Das kann mich richtig lähmen. Also wenn ich quasi sage, ich mache irgendwas und ich gehe dann irgendwie los und aufgrund meiner hohen Erwartungen, die ich an mich selber habe, kann ich richtig Angst kriegen in mir selbst. Ja, jetzt nicht panische Angst wie vor einer Spinne, aber so, das kann dann zu so Dingen führen wie Frustration, Sorgen, Lähmung. Ja, die Vision fängt an zu sterben, die Motivation lässt nach und sowas alles. Und ich bin nicht mehr frei und es ist auch so ziemlich der Tod jeglicher Leidenschaft, wenn man anfängt, Angst zu kriegen vor Versagen. Angst davor, dass es nicht klappen könnte. Ich weiß nicht, ob du die gleiche Angst hast, aber ich glaube, Angst kann der schlimmste Leidenschaftskiller in unserem ganzen Leben sein. Angst lähmt jegliche Freiheit und jegliche Freude und jegliche Leidenschaft. Man macht nicht mehr das, was man gerne macht, freudig und mutig, sondern das friert alles ein. Und stirbt. Und Angst kann etwas sein, was da ganz schlimm werden kann. Und bei mir in meinem Leben ist es Angst vor Versagen. Also ich kann den Gedanken, dass ich mit einer Horde verrückter, cooler Leute eine Kirche gegründet habe und es könnte nicht klappen, der kann mich so fertig machen manchmal. Manchmal, nicht immer. Also ich sitze nicht ständig da und mache das. Aber wenn ich diesen Gedanken in meinem Kopf anfange zu spielen, das ist so dieses für mich, ich gucke auf die Wellen, ich gucke auf die Umstände. Ne? Ich denke, so eine große Stadt und wir sind nur so ein paar Leute und irgendwie sowas alles. Ne? Und dann fängt das an zu drehen und dann gucke ich nicht mehr dahin, ne, auf den, der eigentlich damals mal gesagt hatte, wir sollen das tun, ich soll das machen, der mich berufen hat. Das ist so mein Ding. Ne? Wenn ich irgendwann in 2-3 Jahren merken würde, es klappt alles nicht, dann da habe ich Angst vor. Kann ich Angst entwickeln? Und ich glaube, weiß nicht, was in deinem Leben die Dinge sind, aber ich glaube, dass Petrus hier für mich das ist eine total hilfreiche Geschichte ist für mich, weil das kenne ich so gut, dass ich Angst kriege vor Dingen, weil ich auf einmal wieder auf die Gründe gucke, die dafür sprechen, dass ich es nicht schaffe oder dass wir es nicht schaffen. Und Jesus führt den Petrus hier. Das Ganze ist eine Situation, die Jesus gestaltet hat und extra so gemacht hat, damit Petrus das erlebt. Er wollte ihm damit etwas beibringen. Das ist kein Zufall. Das ist auch, ja gut, dann komm halt mal. Sondern Jesus wollte das so. Und er will ihm Petrus etwas beibringen, nämlich über das hier. Er will ihm beibringen, dass er eigentlich der Grund ist, nämlich der entscheidende Faktor dafür, dass wir den Mut haben und den Mut behalten, leidenschaftlich aus unserer Komfortzone herauszutreten, aus den Dingen, die wir sowieso wissen, dass wir sie kennen, und in die Lernzone hereinzutreten und nicht Angst haben vor der Panikzone, sondern hier drin bleiben zu können, neue Dinge zu wagen, Dinge zu überwinden, leidenschaftlich und fröhlich vorwärts zu gehen. Der Hauptfaktor dafür ist Vertrauen. Petrus musste Jesus vertrauen lernen. Und solange Petrus auch auf Jesus geblickt hat in dieser Geschichte und diese Beziehung da war, so lange hat das auch funktioniert. Und deshalb ist, glaube ich, Glaube so entscheidend. Glaube an Gott. Glaube an den, der das ganze Universum gemacht hat, der allmächtig ist, der alles kann. Und wenn ich, also keine Ahnung, ob du an diesen Gott glaubst, aber selbst wenn nicht, stell dir vor, es gäbe einen, der alles kann, der nicht nur auf dem Wasser laufen kann, sondern der so das ganze Universum machen könnte oder ganze Sterne und alles und der jede Faser deines Körpers und jede Ecke deines Herzens kennt und dem alle Naturgesetze unterliegen. Stell dir vor, so jemand gäbe es und es gäbe die Möglichkeit, zu dem eine Beziehung zu haben. So eine Beziehung, eine nahe Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung. Würde uns das nicht mutig machen? Leidenschaftlich? Frei? Ich glaube, das ist das, was er hier sagen wollte. Der entscheidende Punkt, ob ein Mensch mutig oder vielleicht so, Die stärkste Kraft dafür, dass ein Mensch mutig wird, ist, dass er eine Beziehung zu diesem Gott bekommt. Und ich glaube, dass diese Gemeinschaft mit diesem Gott dann eben entscheidend ist. Viele Menschen würden sagen, das Glauben an Gott bedeutet, dass wir ihn für wahr halten. Dass wir quasi sagen, so, dass es ihn gibt, stimmt. Ich gehöre zu denen, die zustimmen. Ja, er existiert. Aber das ist nicht die Idee, die in dem Wort Glauben eigentlich drinsteckt. Das Wort Glaube ist in der damaligen Sprache, die benutzt wurde, eigentlich genau das gleiche Wort für das hier, für Vertrauen. Glaube bedeutet nicht etwas für wahr halten, sondern es bedeutet eine Beziehung zu haben, in der ich auf den da vertraue. Wo ich sage, ich vertraue auf dich und deshalb glaube ich, dass das klappen kann. Dass sogar mein Leben klappen kann. Dass ich Angst überwinden kann. Und das wollte, glaube ich, Jesus diesem Petrus hier beibringen. Und ihm sagen, was in deinem Leben wichtig ist, für deine ganze Leidenschaft, mit der wir noch so einiges vorhaben, Petrus, muss noch durch so manche Schule gehen, aber heute lernst du, dass diese Leidenschaft nur dann nicht in Angst mündet, sondern in Mut, wenn du die im Vertrauen zu mir lebst. Wenn du die in einer Beziehung zu mir lebst, wenn du auf mich guckst. Das ist ja dieses, ne, ich stelle mir das bildlich vor, Petrus war da irgendwo auf den Wellen und hat Jesus gesehen und solange er das getan hat, ist er auf dem Wasser gelaufen. Und dem Moment, wo er weggeguckt hat, auf andere Dinge geguckt hat, wo die Beziehung nicht mehr da war, begann er zu sinken, Zweifel zu haben, mutlos zu werden, Sorgen zu haben, Panik zu kriegen, unterzugehen. Aber was ist das Entscheidende? Jesus kommt und zieht ihn wieder raus. Jesus lässt ihn dann nicht. Ja, es steht hier, ganz ne, sofort war dann da. Ne, das sofort streckte seine Hand aus und hielt ihn fest. Jesus war sofort da. Also er stand dann auch nicht da und sagte, hey Jesus, Petrus, ne, jetzt hast du was versucht, hast versagt, jetzt bist du Versager. Nein. Aber er spricht diesen Punkt an. Er sagt, es ist entscheidend, ob du mir vertraust. Warum, würde ich mich jetzt fragen, warum können wir ihm denn vertrauen? Keiner von uns ist am Ufer des Mains gewesen und hat Jesus da entlanglaufen sehen und hat gesagt, komm, jetzt probiere ich das auch mal aus. Aber warum können wir diesem Jesus vertrauen? Du und ich. Petrus hat es gemacht, er hat ihn ja gesehen. Aber warum können du und ich auch diesem Jesus vertrauen? Warum vielleicht sogar in unseren Bereichen des Lebens, wo wir Angst überwinden müssen, warum ist Jesus da so der Einzigartige, der uns helfen kann, diese Ängste zu beseitigen? Ich glaube, dass in Jesus Christus, der Person, die damals mit Petrus so eng befreundet war, der Schlüssel steckt für das Vertrauen und die Angst und den Mut eigentlich aller Menschen. Weil Jesus selber ist nicht nur damals auf dem Wasser gelaufen, war ein großes Vorbild in dem, wie er das gemacht hat. Sondern Jesus selber, wenn man die Geschichte weiterliest, und das werden wir in den nächsten Wochen tun, weil Jesus Christus selber war nicht nur mutig und leidenschaftlich, sondern weil Jesus Christus selber mit dem Thema Angst auf einmal konfrontiert wurde. Also wenn jemand mir beim Thema Angst helfen will, der selber gar keine Angst kennt und nie gehabt hat, dann kann er mir eigentlich nicht dabei helfen, weil er kann überhaupt nicht nachempfinden, was ich empfinde und kann mir auch dabei nicht helfen und kann mich nicht auch mutiger machen. Aber Jesus Christus selbst ist einige Zeit später in den wahren Sturm hineingesegelt, bildlich gesprochen. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben und hat alle Angst der Welt empfunden. Es gibt diesen Moment vor dem Kreuz, bevor er ans Kreuz gegangen ist, wo er im Garten Gethsemane, das ist so ein paar Kapitel davor, gesessen hat, mit seinem Vater wieder mal geredet hat, so wie hier ganz am Anfang der Geschichte. Und das ist ein Gebet, was aufgezeichnet ist, und das ist ein Gebet voller Angst, voller Panik. Das ist eigentlich nicht mehr Lernzone, was Jesus dort erlebt hat. Und das ist nicht mehr nur Panikzone, das ist viel weiter hier draußen. Das ist der pure Tod. Jesus hat so viel Panikzone selber erlebt, dass er dabei gestorben ist. Er hat alles, was uns Schrecken einjagt, auf sich genommen und hat es erlebt. Er hat es so sehr erlebt. Er ist so sehr der Ängstliche, der alle Angst getragen hat geworden, dass er sie quasi aufgesaugt hat in sich und ist dabei gestorben. Jesus Christus hat am Kreuz das Schlimmste erlebt, was man erleben kann, nämlich den vollkommenen Zorn des lebendigen Gottes. In der Bibel gibt es diese Idee, dass Gott ein gerechter Gott ist und ein Riesenproblem damit hat, dass wir Menschen nicht liebevoll, freundlich, zuvorkommen und so weiter miteinander umgehen. Und ein gerechter Gott hat eine tiefe emotionale Reaktion darauf, wenn wir Menschen nicht liebevoll miteinander und mit ihm umgehen. Nämlich Zorn, also Gerechtigkeit. Und es ist schlimmer, in die Hände des gerechten Gottes zu geraten, als alles andere, gibt es an einer Stelle in der Bibel. Scheiße ist an einer Stelle der Bibel. Und Jesus Christus ist in diese, da hineingetreten und er hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Das, was uns eigentlich am allermeisten Angst machen sollte, mich vor Gott zu treten, so wie wir sind, das hat er gemacht. Er ist vor Gott getreten und hat das Gericht Gottes auf sich genommen und hat die ganze Angst und all das gespürt und hat es so sehr gespürt, dass er daran gestorben ist. Und ist auferstanden und hat das besiegt. Und wer diesem Jesus vertraut, der kann nicht nur lernen, vielleicht abgefahrene Sachen zu machen, wie auf dem Wasser zu gehen. Das gibt es auch, tatsächlich. Es gibt bis heute Menschen, die erleben Wunder, wenn sie an Jesus glauben. Aber sie erleben vor allen Dingen eins. Sie erleben einen Gott, der durch alle Angst hindurchgegangen ist und zu uns sagt, ich habe das alles miterlebt. Vertrau mir einfach. Du musst es nicht mehr machen. Du musst nicht mehr aus dir selbst heraus mutig sein. Du musst nicht mehr aus dir selbst heraus die Leidenschaft entwickeln. Und du musst gar nicht von dir heraus alles schaffen. Vertrau einfach mir. Aber halt diese Beziehung. Und selbst wenn du sie mal nicht hältst, ich bin sofort da und heb dich wieder hoch. Du kannst das von mir aus tausendmal in deinem Leben machen. Ich werde es immer wieder tun. Und ich glaube, dass das ist, was Jesus dem Petrus hier beibringen wollte. Ich würde sagen, in Anlehnung an das Zitat, was vorhin vorgelesen worden, was vorne im Programm dort steht, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist die Erkenntnis, dass etwas, ich würde es durchstreichen, dass jemand anders wichtiger ist als die Angst. Mut ist nicht, wenn ich einfach aufhöre, Angst zu haben, sondern Mut ist, wenn ich den kennenlerne, der alle Angst überwunden hat, und der alles kann. Es gibt zwei, sage ich euch mal ganz praktisch, wie gehe ich mit diesen Situationen um, wenn es anfängt in mir, diese Gedankenspirale oder diese Angstdinge. Es gibt zwei Wahrheiten über diesen Jesus Christus, die er selbst gesagt hat, die mir total helfen. Und die hat er gesagt, nachdem er am Kreuz gestorben ist, wieder aufgestanden ist und dann wieder vor Petrus und seinen Jüngern stand. Das waren zwei Dinge. Das erste ist, er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28. Und das heißt, dass der, der dort auferstanden ist, nicht einfach nur irgendein Kerl war, der ein paar Wunder tun konnte und auf dem Wasser laufen kann, sondern dass er Gott ist. Also er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn das stimmt, was er da gesagt hat, dass er Gott ist, dass alles tun kann, dann gibt es nichts, was wir uns vorstellen können, was er nicht machen könnte, außer es ist was Böses. Das könnte er nicht. Aber es gibt überhaupt, er könnte einen Knoten in den Main machen. Oder er könnte einen ganzen Planeten voller Diamanten schaffen. Oder er könnte alles machen. Er könnte, dass ich durch die Luft fliegen kann. Er könnte alles machen. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde. Er kann alles machen. Wenn ich der beste Freund eines solchen Gottes bin, mir hilft das. Wenn er mir dann sagt, Stefan, zieh los und gründe eine Gemeinde, weil dann nichts irgendwie da dran, was er kann und nicht, was ich kann, in dem, was daraus wird, richtig? Das Zweite ist, er hat gesagt, direkt danach, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es wäre ja schön, wenn wir so jemanden kennen würden, es wäre nur blöd, wenn er nur selten da wäre. Also angenommen, Jesus hätte diese Kraft, aber er würde nur alle 2, 3 Jahre mal vorbeikommen. Und dann würde ich mir so eine Wunschliste schreiben und immer sagen, okay, wenn du mal kommst, kannst du mir immer helfen. Aber er hat gesagt, ich bin immer bei euch. Ja? Also, er ist immer da, überall. Ich kann ständig mit ihm in Kontakt treten. Ich kann ständig Kontakt zu ihm halten. Nicht Augenkontakt, aber Herzenskontakt. Und ich kann ihm immer vertrauen und immer darauf vertrauen, dass er jede Situation in seiner Hand hält. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir alle zu schwachsinnigen Leuten werden, die von jeder Klippe springen und denken, Jesus kann ja alles. Nein. Angst ist immer noch ein guter Begleiter, wenn es um diese sinnvollen Ängste geht, die uns auch vor Dingen schützen. Aber es heißt, dass wir eigentlich die Dinge, wo wir merken, Jesus möchte, dass wir das lernen. Die Dinge, wo wir wissen, die sind eigentlich gut für uns, aber Angst hindert uns daran, es zu tun. Dass wir wissen dürfen, ich muss das gar nicht schaffen, ich kann es auch nicht, aber ich werde es tun. Ich werde aus dem Boot steigen, weil ich Jesus vertraue, weil er das kann. Und nicht nur, weil er mächtig ist, sondern weil er längst gezeigt hat, was es heißt. Weil er längst gesagt hat, ich nehme alle Angst auf mich, du brauchst sie nicht mehr haben. Und dann kann ich die Angst überwinden. Ich glaube, dass wir so zu Menschen werden können, wie Petrus vielleicht, die anfangen können, nicht mehr von Angst bestimmt zu sein oder Dinge auch auch wirklich mutig und leidenschaftlich in die Lernzone hineinzutreten. Dinge zu wagen, die manchmal auch neu sind und manchmal vielleicht auch richtig komisch aussehen für andere Leute. Aber wenn Gott das will, wenn Jesus das will, dann wird das gehen. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, du kannst Jesus jederzeit vertrauen. Er ist einer, auf den man sich verlassen kann. Er ist einer, der wirklich alles kann. Da könnte ich viele Geschichten dazu erzählen, was passiert, wenn man wirklich losgeht. Ich glaube, dass in einer unperfekten Welt voller Menschen mit Gefühlen es immer Angst geben wird. Aber es hat einen gegeben, der hat mehr Angst gehabt als wir alle. Aber er ist gleichzeitig Gott, der jeden Grund für Angst haben auf sich genommen hat. Und deshalb können wir frei werden von Angst. Und ich möchte euch eigentlich auffordern, heute mal so richtig, vertraut Jesus, bitte. Probiert es einfach aus. Also das ist eigentlich genau das, was Kirche seit 2000 Jahren versucht zu sagen. Vertrau diesem Jesus. Und es ist wirklich egal, ob du schon seit Kindheit an mit ihn kennst und irgendwie glaubst oder ob es noch nie zuvor gemacht hast. Der Schritt ist immer der gleiche. Der Schritt ist immer der aus dem Boot raus und ihm vertrauen. Weil es hört ja nie auf. Man wird ja nie zu jemandem, der selber auf dem Wasser laufen kann und Jesus nicht mehr braucht. Sondern wir müssen das jeden Tag tun. Und ich möchte euch einfach nur sagen, vertraut Jesus. Glaubt ihm, dass er wirklich der ist, wer er gesagt hat und dass er das tun kann, was er gesagt hat. Petrus hat es erlebt, Millionen von Menschen erleben das. Er hat es selber gesagt und er ist erlebbar bis heute. Vertraut Jesus und lernt auf diesem Weg, dass Angst weniger werden kann und dass Mut zurückkommen kann und dass Leidenschaft wachsen kann. Ich glaube, dass da so einiges an Leidenschaftspotenzial steckt in uns. Stell dir nur einmal in deinem Leben jetzt vor, was für ein Mensch wärst du oder wo wärst du heute, wenn du nie in deinem Leben Angst gehabt hättest? Ich meine jetzt nicht diese guten Respektängste vielleicht vor einer Spinne. Aber wenn du nie in deinem Leben gesagt hättest, das traue ich mich nicht, da habe ich keine Angst davor, weil ich habe Angst davor. Es gibt Dinge, die wir nicht machen, weil wir vielleicht keine Berufung dazu haben oder weil wir andere Dinge zu anderen Dingen berufen sind. Aber Angst ist die Mauer, die wir aufbauen aufgrund von fehlendem Vertrauen und wir steigen nicht raus. Wir haben auch unsere Gründe. Wir sitzen immer da drin und zeigen da hinten hin in die Panikzone und sagen, wenn ich da rausgehe, dann erlebe ich das da. Dann gehe ich unter und dann sterbe ich. Und der einzige Weg, das zu überwinden, ist, irgendwie Mut zu finden. Aber den finden wir in uns nicht. Es hilft mir nichts, wenn mir jetzt ständig Leute sagen, jetzt sei doch mal mutig. Ja, wie denn? Ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, nicht mehr versuchen, selber mutig zu sein und zu sagen, er war für mich mutig. Er hat alle Angst auf sich genommen und er war längst für mich mutig. Er hat das gemacht. Und er erwartet auch nicht von mir, dass ich jetzt der Held werde, sondern er erwartet nur eins. Dass ich ihm vertraue. Und dass er anfangen kann, mit mir das zu machen, was er mit mir vorhat. Deshalb, Mut ist nicht das Erste, sondern Vertrauen, Glaube. Daraus kann Mut wachsen. Und daraus kann Leidenschaft und sowas alles kommen. Vertraut Jesus. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. noch. Ich möchte euch einladen, in der Zeit dieses Liedes zu nutzen, vielleicht einfach nachzudenken, zu reflektieren. Ich lasse das hier vorne stehen. Vielleicht zu überlegen, was sind die Bereiche in meinem Leben, wo ich das merke, wo ich irgendwie eine Mauer habe, wo ich blockiert bin, wo Angst mich bestimmt, so ein bisschen. Und was bedeutet es vielleicht, da aus dem Boot rauszusteigen im Vertrauen auf Jesus? Nehmt die Zeit zum Reflektieren und wir werden gleich dann zusammen das hier feiern, im Abendmahl, dass Jesus derjenige war, der längst für uns mutig war und der längst alle Angst auf sich genommen hat. Bevor wir das Lied hören, bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass du Petrus in diese Situation damals reingeführt hast. Das war kein Zufall. Das war genau das, was du wolltest, um ihm etwas beizubringen. Danke, dass wir an der Geschichte irgendwie sehen können, wie du ihm beigebracht hast, dass er Angst überwinden, Mut finden und Leidenschaft gewinnen kann. Und ich bitte dich, dass du uns auch in Situationen führst. Und vielleicht ist heute hier im Gottesdienst dieser Moment, wo du zu uns sagst, komm, hör endlich auf, dir selbst zu vertrauen, vertrau endlich mir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns Vertrauen auf dich gibst, dass wir irgendwie wie dieser Petrus den Mut finden und den Moment spüren, was es heißt, dir zu vertrauen. Was auch immer das in unserem Leben bedeutet. Jesus, ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du in uns das bewirkst, dass wir lernen, an dich zu glauben und uns zu mutigen, leidenschaftlichen, freien Menschen machst. In Jesu Namen. Amen.